Schein an. Er sagt, dass ich mein Arsch bin, steht mein Name dran. Ich schau auf seine Arme und dann auf Daddy Cat. Ich leg's in seinen Wagen und gebe leider Cent. Im Edeka, mein Käse, da steht ne geile Schnecke. Ich will ihr hinterher, noch die Flüche um die Ecke. Mitten in der Kurve steht ne Bock mit Schleier. Da rate ich voll rein und bring mir beide Eier. Nur noch in den Aldi, nur noch in den Aldi. Nur noch in den, nur noch in den, nur noch in den Aldi. Nur noch in den Aldi. Ich bin im Flussmann, ich glaub ich muss mal kotzen. Da stehen zwei nackte Nonnen und treiben sich die Fotzen. Ich fange an zu rennen, die eine schreit vor Qual. Ich seh noch die Kassierer und die machen jetzt hier anal. Nur noch in den Alli, nur noch in den Alli. Nur noch in den, nur noch in den, nur noch in den, nur noch in den Alli. Nur noch in den Alli, nur noch in den Alli. Nur noch in den, nur noch in den, nur noch. In den Alli! In den Alli! Ist der Penny dir zu teuer? Und der Hickmann dir zu fein? Kauf Dosenbier beim Aldi und zieh dir einen rein. Nur noch in den Aldi, nur noch in den Aldi. Nur noch in den, nur noch in den, nur noch in den Aldi. Nur noch in den Aldi. In den Alli, da ist ein Angebot. Man schubst mich auf den Boden und trampelt mich an Tod. Doch wie es aussieht, ist ein, für mich gibt's nichts zu kaufen. Dann geh ich halt nach Hause, dann gibt's da nichts zu saufen. Nie mehr in den Alli, nie mehr in den Alli. Nie mehr in den, nie mehr in den, nie mehr in den Alli. Nie mehr in den Alli, nie mehr in den Alli. Nie mehr in den, nie mehr in den, nie mehr. In den Alli, Alli, in den Alli.